Achtes Kapitel: Niederlage der Schichtenscheider im Kampfe um einen historischen Kern in der Evangelienmasse. Über die kritische Schärfe der von Hirsch angewendeten Schichtenscheidungsmethode können wir keine hohe Meinung mehr hegen, nachdem wir erkennen mussten, dass Willkür und sachlich nicht begründete Intuition hervorstechendste Merkmale dieser Arbeitsweise sind. Zwingende Beweise für einen Aufbau des Markus-Evangeliums aus drei Schichten hat Hirsch bisher so wenig beigebracht wie vorher Thiel. Es ist notwendig, Hirsch noch weiter bei seinen Anstrengungen zu beobachten. Wir setzen die Prüfung fort, indem wir den Arbeitsergebnissen des literarischen Markscheiders Hirsch eine zweite Strichprobe entnehmen. Es geht diesmal um die wichtige Messias-Frage, nicht das Messias-Geheimnis. Hat Jesus sich wirklich für den jüdischen Messias gehalten? Wann hat er sich als solcher seinen Jüngern und dem Volke offenbart? Unser ganzes Interesse ist bei dieser Fragestellung auf den Evangelisten Markus gerichtet, denn wir haben mit Hirsch zu untersuchen, wie der Verfasser des Evangeliums die Sachlage darstellt. Dass die Angelegenheit im Evangelium geheimnisvoll behandelt wird, haben wir schon an früheren Stellen angedeutet. Ebenso, dass dabei allerlei Widersprüche auftauchen. Wie seine Vorgänger glaubt auch Hirsch, die auffälligen Widersprüche in der Messias-Darstellung im Sinne seiner Schichtenhypothese erklären zu können. Und zwar will er das wissenschaftlich durch literarkritische Analyse des Textes besorgen. Wie steht es nun in diesem Punkte mit seiner Wissenschaft? Für Hirsch ist die berühmte Szene bei Caesarea Philippi, Markus 8, 27, in ihrem Kern historisch und ursprünglich. Nur einige Kleinigkeiten scheidet er als später hinzugefügt aus. In dieser Szene erklärt Petrus Jesus auf dessen Frage, wer er sei, für den Christus, das heißt für den von Gott gesandten jüdischen Messiaskönig. Jesus akzeptiert nach Hirsch zwar dies Bekenntnis und widerspricht nicht, aber modifiziert den Inhalt der Messias-Vorstellung in bedeutsamer Weise. Er gibt nämlich, so ist die Meinung von Hirsch, nunmehr den Jüngern zu verstehen, dass er nicht, wie sie bisher fälschlich voraussetzten, als der Glor- und Siegreiche, sondern als leidender Messias, als Menschensohn nach Jerusalem ziehen müsse. Petrus will diese leidende Rolle des Messias Jesus durchaus nicht einsehen und zugeben und wird deshalb von seinem Meister als Satan gescholten. Seit jeher haben die Bibelkritiker in dieser harten Anrede und Zurechtweisung des nachmaligen Säulenapostels einen eklatanten Beweis dafür erblickt, dass dieser Vorfall geschichtlich sei, sich wirklich ereignet haben müsse. Auch Hirsch schließt sich dieser Meinung an und betont, dass die Geschichte nur vom ersten Erzähler, nämlich von Markus dem ersten Petrus, herrühren könne. Das Argument für die angebliche Geschichtlichkeit der Szene lautet: Es ist unmöglich, dass die Gemeindelegende diese Szene, in der Petrus von Jesus Satan gescholten wird, erdichtet haben sollte. Gewiss, im wirklichen Leben der Urchristen wäre es wohl nahezu unmöglich gewesen, dem Apostel Petrus nachträglich eine für sein Ansehen so ungünstige Anrede durch Jesus anzudichten. Sicher unmöglich wäre gewesen, dass diese Verleumdung bereitwillig Eingang in die Christengemeinde gefunden hätte. Sie steht aber sogar im anerkannten Markus-Evangelium. Folglich kann die Anrede nicht erfunden, sie muss historisch sein, so argumentiert man. Und tatsächlich haben die Christen der zweiten Generation, statt derartiges zu erdichten, Anstoß genommen an der ominösen Bezeichnung des Petrus. Matthäus und Lukas lassen daher diese Stelle ganz aus. Leider bemerken die Theologen in ihrer Freude, an dieser Stelle historisches Urgestein aufgezeigt zu haben, gar nicht die fatale andere Seite des Problems. Wenn angeblich die Christen der zweiten Generation die kränkende Zurechtweisung des Petrus nicht mehr ertragen konnte, wie kommt es dann, dass der uns bereits bekannte Klempner R. der von Hirsch entdeckte dritte Autor, der die Unterevangelien Markus des Ersten und Markus des Zweiten ineinander schachtelte, nicht ebenfalls daran dachte, Anstoß zu nehmen? Auch er war ja nach Hirsch ein Mann der zweiten Generation. Wie kommt es dann, dass die Arbeit des R., eben das kanonische Markus-Evangelium, mit seiner anstößigen Stelle so leicht Eingang in allen Gemeinden fand? Warum tilgte man nicht auch im Markus-Evangelium sofort die bedauerliche Anrede? Man fand doch in jener legendenschwangeren Zeit sonst nichts dabei, den Text der Evangelien nach Willkür zu verbessern. Das eigentliche Rätsel liegt nun aber erst in dem Umstande, dass nicht nur die zweite, sondern auch die dritte und vierte und alle folgenden christlichen Generationen niemals den peinlichen Petrustadel im Markus-Evangelium getilgt haben, obwohl in den ersten 4 Jahrhunderten der Text aller Evangelien dauernd im Fluss begriffen war. Über die Textvarianten der ältesten Handschriften des Neuen Testamentes ist das hierher Gehörende im ersten Teil gesagt worden. So hat das Problem der Petrus-Anrede also zwei Seiten. Im wirklichen Leben wäre einerseits eine solche Verleumdung nicht nachträglich erfunden und allgemein verbreitet worden, im wirklichen Leben wäre aber auch andererseits ein historisches Faktum dieser Art, wenn man überhaupt gewagt hätte, es schriftlich zu fixieren, sehr bald aus dem Evangelientext wieder verschwunden. Dass das peinliche Faktum nicht radikal unterdrückt wurde, oder vielmehr, dass es überhaupt im Markus-Evangelium steht, beweist, dass man es nicht hat unterdrücken wollen. Unversehens hat sich das Blatt der Beweisführung also gewendet, denn das ungünstige Faktum spricht durch sein Stehengebliebensein im Markus-Evangelium gerade gegen die Geschichtlichkeit der geschilderten Situation. Im wirklichen Leben der Urchristenheit hätte allerdings solch ungünstiges Wort über Petrus nicht erdichtet werden können. Aber in der spätmittelalterlichen Fälscherzentrale konnte und musste über erdichtete Personen nicht nur über Petrus, sondern auch über Jesus ohne Gewissensbisse Ungünstiges erfunden werden, wenn man etwa durch negatives Beispiel im erbaulichen Sinne auf die Gläubigen einwirken wollte. Es kommt noch etwas sehr Wichtiges hinzu. Schon mehrmals, in jedem Bande der Fälschung der deutschen Geschichte, habe ich auf die wirksamste aller schlauen Fälschungspraktiken hingewiesen. Nichts verstärkt den Schein der Echtheit gefälschter Überlieferungen so außerordentlich, wie die Taktik, gelegentlich mit voller Absicht Ungünstiges von seinen erdichteten Helden zu berichten.